Menschen in privilegierten Positionen suchen und suchten sich Geschichten, in denen sie verdienen, dort zu sein, wo sie sind, in denen ihre vermeintliche Überlegenheit nicht nur die natürliche Ordnung der Dinge, sondern ihr gutes Recht ist. Und das führt uns zur Erfindung der Menschenrassen. Hautfarbe, Kopfform oder Haarstruktur sollen die Richtigkeit und Unveränderlichkeit ungerechter Behandlung legitimieren. Kommt Ihnen das bekannt vor? Es ist ein Attributionsfehler. Weiße Menschen haben sich eine Geschichte gebaut, in der sie verdienen, dort zu sein, wo sie sind, und in der andere selbst schuld daran sein müssen, dass sie sich in schlechteren Positionen befinden. Die Idee von Menschenrassen war lange Zeit und ist auch heute noch viel zu oft eine Art hautfarbenbasierte Meritokratie für weiße Menschen. Je mehr Menschen sich von der Lüge der Menschenrassen überzeugen ließen, siehe die Diffusionstheorie, desto mehr wurde sie zu einer empfundenen Wahrheit. Aber wie konnte sich diese Fiktion etablieren? Natürlich mit einer Geschichte, von der uns der Historiker Ibram X. Kendi erzählt. Sie fängt mit einer Reise an. In diesem Land fühlt man sich vollkommen sicher, schrieb 1352 der marokkanische Reisende Ibn Battuta über das westafrikanische Mali in sein Tagebuch. Weder die Einheimischen noch die Reisenden haben Überfälle oder Gewalttaten zu befürchten. Ibn Battuta war einer der wichtigsten Entdecker, Forscher und Abenteurer der islamischen Welt, reiste 30 Jahre lang und legte dabei 120.000 Kilometer zurück. Von ihm stammen auch folgende Worte: Reisen, es lässt dich sprachlos, dann verwandelt es dich in einen Geschichtenerzähler. Von seinen Erkundungen brachte er vor allem Wissen mit, das ihn in seinem Heimatland Marokko unbeliebt machte, da seine Berichte den Aussagen der daheimgebliebenen Rechtsgelehrten widersprachen.